Kundgabe 2817. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.07.1943. Menschwerdung Christi. Es gibt kein gewaltigeres Problem als die Menschwerdung Christi. Dieses Problem wird nicht gelöst werden können, trotz bestem Willen und Gottverbundenheit, solange der Mensch auf Erden weilt. Es ist eine übergroße Gnade, dass Gott den Menschen Aufschluss gibt in der ihnen fasslichsten Weise, um ihnen die Bedeutung des Erlösungswerkes klarzumachen, auf dass sie nicht unberührt an dem größten Gnadenwerk vorübergehen. Doch alle diese Aufklärungen genügen nicht, um die Menschwerdung Gottes in Jesu begreiflich zu machen. Denn es war dies ein Akt der göttlichen Liebe, für den die Menschen noch keinen Maßstab haben, weil sie nicht das Lichtreich kennen und sich also keine Vorstellung machen können, in welch niedriger Entwicklungsstufe sich die ewige Gottheit verkörperte und wie diese Verkörperung darum zu bewerten ist. Die Menschwerdung Christi ist ferner ein Akt der Gnade, der nicht mehr übertroffen werden kann durch die größte Liebe Gottes. Er ist ein Beweis der tiefsten Anteilnahme und größten Hilfsbereitschaft, derer ein Wesen fähig ist, das in höchster Not befindliche Geistige mit seiner Gegenwart zu beglücken, in den dunkelsten Schatten als hellstes Licht zu treten und in gleicher Verkörperung unter den lieblos gewordenen Menschen als reinste Liebe zu weilen. Es ist dies den Menschen nicht verständlich, weil sie als selbst nur mangelhaft liebefähig die Liebe Gottes nicht annähernd ermessen können. Es ist ihnen unverständlich, weil sie auch nicht wissen, was es für die Liebe bedeutet, die Lieblosigkeit neben sich dulden zu müssen. Denn die Liebe ist himmlisch und göttlich, während die Lieblosigkeit aus der Tiefe ist und das Göttliche, also das Satanische, neben sich duldete. Reinheit und Licht waren neben der Sünde und der Finsternis. Kraft und Stärke neben der Ohnmacht und Willensschwäche. Liebe und Güte neben dem Hass der Menschen, zu denen Gott in Jesu herniederstieg. Nicht nur, dass die Menschen schwach waren ihrem Entwicklungsgrade gemäß, sondern ihr gottfernes Leben zog diese Schwäche nach sich. Und es bedeutete dies eine übergroße geistige Finsternis, die Anlass war, dass Gott sich verkörperte unter den Menschen, dass er mit einer irdischen Hülle sich umkleidete, um den Menschen das Leben vorzuleben, das sie führen sollten, um ihm nahe zu kommen. Er wurde selbst Mensch und stieg von der Höhe zur Tiefe hernieder. Er umhüllte seine Lichtfülle mit einer Form, die selbst noch unreifes Geistiges als Substanz hatte. Und es hinderte die unreife Außenform noch die göttliche Liebe, die sich in ihr barg, am Geistigen wirken. Und es musste zuvor durch den Willen des Menschen Jesu der Körper völlig in Liebe aufgehen, ehe die göttliche Liebe in ihm wirken konnte. Und diese Willensprobe musste der Mensch Jesus bestehen, um nun im gottgleichen Willen zu wirken und zu predigen. Nun erst konnte sich die ewige Gottheit selbst äußern durch ihn, der alle Bedingungen erfüllte, dass sie sich in ihm offenbaren konnte, dass sie durch ihn zu den Menschen reden konnte, die sonst die göttliche Stimme nicht mehr vernehmen konnten, weil sie sich gänzlich entfernt hatten von Gott. Darum kam Gott zur Erde, zu den Menschen, weil sein Wort nicht mehr Eingang fand bei ihnen und er erneut sie mit seinem Wort beglücken wollte. Und darum nahm er eine menschliche Form an, um zu empfinden wie ein Mensch, um zu wirken wie ein Mensch und also auch zur geistigen Reife zu gelangen, auf dass die Liebe Gottes in ihm Wohnung nahm und ihn zu außerordentlichen Taten befähigte. Er wollte den Menschen den Weg zur Höhe zeigen, den ein jeder Mensch gehen muss, um sich ihm anzugleichen, schon auf Erden. Amen.